Good morning. Guten Morgen. So remember. Erinnere dich. The Bible talks about in our relationship to the world. Wenn die Bibel von unserer Beziehung zur Welt spricht, it is not talking about the physical world, it's talking about a system. Geht es nicht um die physische Welt, sondern um ein System. Who is the one who rules the system? Wer ist der, der das System regiert? It's the devil. Es ist der Teufel. But the Bible calls the devil the god of this world. Die Bibel nennt den Teufel den Wächter der Welt. Oh, Reinhard, I thought you always said that God defeated the devil. Oh, Reinhard, ich dachte, dass du immer gesagt hast, dass Gott den Teufel besiegt hat. And he did. Und das hat er. Does he have any authority over anybody? Hat er irgendeine Autorität über irgendjemand? No. Nein. Does he have any authority over people who live in this world and not Christians? Hat er irgendeine Autorität über jemanden, der in dieser Welt lebt und kein Christ ist? Nope. Nein. I don't believe so. Das glaube ich nicht. I believe the cross has completely disarmed him. Ich glaube, dass das Kreuz ihn vollständig entwaffnet hat. So how then can he control this world? Wie kann er denn diese Welt kontrollieren? How can he be called the prince of this world or the king of this world? Wie kann er Prinz oder König dieser Welt genannt werden? Very simple. Ganz einfach. He cannot do anything even in this world unless people do it for him. Er kann gar nichts tun, auch nicht in dieser Welt, es sei denn, die Leute tun es für ihn. If you study the Bible, it becomes really, really clear. Wenn du die Bibel studierst, wird es ganz, ganz klar. The devil, through his demons, is putting thoughts into the mind of the people of disobedience, the Bible calls it. Der Teufel setzt durch seine Dämonen Gedanken des Ungehorsams in den Verstand der Menschen, so sagt es die Bibel. As these people of this obedience or the non-Christians. Wenn die Menschen des Ungehorsams oder Nicht-Christen, as they choose to do what he wants them to do, wählen das zu tun, was er will, dass sie tun, that's how he rules and runs his world. So regiert er diese Welt. So think with me. Überlege mit mir. How is the system of this world built? Wie wird dieses System der Welt aufgebaut? It is all built on principles that have to do with the kingdom of darkness. Es hat alles mit Prinzipien zu tun, die mit der Dunkelheit zu tun haben. The kingdom of darkness is expressing itself in the system of this world through evil people. Das Königreich der Dunkelheit drückt sich im System dieser Welt durch teuflische Menschen aus. That's why we always have to understand the system of this world is not run by godly principles. Deshalb müssen wir immer verstehen, dass das System dieser Welt nicht durch göttliche Prinzipien regiert wird. That's why we don't even fit. Deswegen passen wir nicht hinein. But you know, for me, what's a sad thing? Weißt du, was für mich das Traurige ist? That so many Christians, they do business according to the principles of this world. So viele Christen betreiben Geschäfte gemäß dem System dieser Welt. Just like that. Genau so. I tell the people in our ministry, never will we do that. Ich sage den Menschen in unserem Dienst, dass wir das nie machen werden. We don't work out and see how we can make most profit through what we do. Wir erarbeiten nicht, wie wir mit dem, was wir tun, den größten Gewinn erzielen können. We never will use people and love money. Wir werden nie Menschen gebrauchen und das Geld lieben. Because that is loving the world, loving the system of this world. Denn das ist das System der Welt lieben. You know, once we understand that this world is run as a system, wenn wir einmal verstehen, dass diese Welt als System verwaltet wird, in a way that clearly counteracts everything in the heart of God, auf eine Art und Weise, die allem, was im Herzen Gottes ist, eindeutig widerspricht, then the moment we begin to love this system, we are enemies of God. In dem Moment, in dem wir dieses System lieben, werden wir zu Feinden Gottes. And this is a great, great, great enemy of our soul. Und das ist ein großer, großer, großer Feind unserer Seele. So for instance, zum Beispiel, I love this world in the sense of the cosmos, the creation. Ich liebe diese Welt im Sinne des Kosmos, der Schöpfung. You know, when I go to Austria, wenn ich nach Österreich gehe, for me one of the most wonderful ways to relax is just go, let me hike a mountain. Ist eine der schönsten Arten, mich zu entspannen, wenn ich in den Bergen wandere. You know, just spend a day hiking a mountain. Einfach einen Tag in den Bergen wandern. Or go skiing. Oder Skifahren. I think in the last, probably in the last 25 years I've skied once, maybe. In den letzten 25 Jahren bin ich vielleicht einmal Ski gefahren. It's just because I live in a different country, we don't have snow here. Weil ich in einem anderen Land lebe, wir haben hier keinen Schnee. I love that. Ich liebe das. So I see, you know, I've been very blessed, to be honest. Ich war, um ehrlich zu sein, sehr gesegnet. Through preaching the goodness of God in so many nations, durch das Predigen der Güte Gottes in so vielen Nationen, I've seen some of the most beautiful places places in the world. Habe ich einige der schönsten Orte auf der Welt gesehen. You know, Lençóis, Mariensis, I stood and I thought, man, is that beautiful. Der Nationalpark Lençóis Mariensis, da stand ich und dachte, wow, ist das schön. You know, when I saw Falls to Iguazu or the Niagara Falls. Den Iguazu-Wasserfall, die Niagara-Fälle. And many other beautiful places like Prague and Bruges. Und viele andere schöne Orte wie Prag und Brüssel. You know, I stand, I think it's beautiful. Ich dachte, wie schön. See, this has nothing to do with loving the world. Dies hat nichts damit zu tun, die Welt zu lieben. Absolutely nothing. Absolut nichts. But once I enter into the place where I begin to love the system and how it's run, then I'm in trouble. Wenn ich jedoch einmal anfange, das System und wie es geführt wird zu lieben, dann bin ich in Schwierigkeiten. Everything is about me and my selfish desires. Es dreht sich alles um mich und meine egoistischen Wünsche. So what's happening? Was passiert? Politically, this world is not run by God's principles. Politisch gesehen wird diese Welt nicht durch göttliche Prinzipien geführt. Look, even when I was in Austria living there and when I was, you know, preaching the gospel in churches we raised up. Sogar als ich in Österreich lebte, das Evangelium predigte und Gemeinden gründete. I never liked to get involved politically. Mochte ich es nie, politisch involviert zu werden. In fact, you know what I did? Weißt du, was ich tat? When we had national elections, wenn wir nationale Wahlen hatten, I would write a letter to the main leaders of the parties who were up for election. Schrieb ich einen Brief an die Hauptakteure der Parteien, die sich zur Wahl gestellt hatten. And I asked them the important questions to issues that were very important. For us as Christians. Und stellte ihnen wichtige Fragen zu Themen, die für uns Christen sehr wichtig sind. And then here's what I did. Folgendes tat ich. I read them to the people of the church. Ich las sie den Menschen der Gemeinde vor. This party stands for this, that party stands for the other, this party stands for that. Choose who you vote for. Dafür steht diese Partei steht für das andere. Wähle, was du wählen willst. But I never gave recommendations. Ich gab nie Empfehlungen ab. Tomorrow I will explain you more about this. Morgen werde ich dir mehr darüber erklären.